하얀 해남을 봐. 야, Man darf das kumpelhaft und zwar außerdem, weil man den sogenannten Kunstraum lebt. Einen Handkuss an die studienbesuchenden Hochschulbanker-Bitches mit Undercutten, gebt mir eine Perspektive und ich like dich vielmal sick. Medusa, euer Kunstbiss ist ein Hurensohn-Quiz. Deswegen hol ich Jugendliche, deren Individualismus egal ist. Stoned again, ich hab ein Leben verschont. Schaff die Motte nach draußen von der Fledermaus holen. Seit 2013 ging es in Dresden los. Wir flogen im Licht, im dichten Nebel und Smoke. Schmeißen Klopapierrollen, ich bin genauso froh wie das dichte Tee. Etwas sexistisch, doch wenn die Alte durchdreht wie ein Bräuler unter Hitze und die Bitch von hinten einlöchere wie an einem Kickertisch, kommt für Tösenfett gespritzt und sie schaut aus wie ein nicht frischer Pilz von innen. Holen aus wie die One Piece Gunko Patrone, würden wir nicht auf Facebook teilen, hätten die meisten in den Hungernationen auch mal eine Scheibe Toast zu beißen. Toxic Paradise containert rohen Fisch, bei uns hungert keiner nicht, aber gehen viele auf Krücken zum Frühstückstisch. Chase the Devil Mario legt auf wie ein Heckenschütze im Kugelschreiber Skizzen-Szenario zu Ska. Ricky Sounds, Paul und Benny halten sich in den Grauzonen auf, die Chicks baden nackt und wir bauen einen Rauchensgang partisanenhaft. Abstecher über die Landschaft nach Brand, Hausparty beim Schäffler. Haufen Mädels sind gut gelaunt, füllen unsere Becher krank auf. Nächsten Tag guckt es aus, wie wenn man sich's gut gehen lässt. Es klopft der Schluckspecht, nicht schlecht. Herbrech, überall stehen Chucks wie im Schuhgeschäft. Gleichen Tag weiter Freiberg an den Brunnen gesetzt. Später im Park noch ein paar Sternis ins Fressbrett. Next mit Nico, Albi, Beat und Max. Die Sonne knallt, alle braten wie die Spucke. Verdampft auf dem Asphalt, das ist Music für die Straße. Von Stadt zu Stadt halt, es geht wieder weiter nach Dresden. Über WhatsApp geregelt, bekomm ich auch Selfpics von nem Mädel im WG-Bett am Mailen. Ich schick ihr mein. Später geht noch ne Runde MW3, diesmal über DSL spiel ich mir das goldene Modell frei. Leg den Controller zur Seite und schlafe endlich ein. Nächsten Tag mach ich gemütlich das Postfach auf. Ein paar Briefe vom Amt, ein paar Briefe von der Sparkasse, einer GEZ und einer von der Krankenkasse. Ich mach keinen Affen auf, schmeiße alle in die Aldi-Tasche. Nur der Brief vom Vermieter zu Händen von Veronika Fleischer macht mich etwas stutzig, neugierig. Vielleicht komm ich heute mal methodischer weiter. Durchgelesen, aha, nix Neues, nur Scheiße. Zu wenig Bürgschaft, zu wenig Sicherheit hier und da. Ich vergesse es und trink erstmal nen Kaffee, spiele MW3, ein bisschen Training nebenbei. Lässt mich den Alltag verdrängen, die Bürokratie ist mir ein Stock in die Kreten. Doch ich mach mir nen Plan bis zum Ende des Tages und dazu muss ich nicht wieder zurück zur Basis. Doch erstmal ist Wochenende, ja, wir feiern bis der Arzt kommt. Wir haben zwei Physiotherapeutinnen am Start, yo, und die verwöhnen uns mit heißen Rollen und Massageöl. Man fühlt sich wie ein Star, wenn man im Arsch von der Party kommt. Ja, und ganz schnell ist wieder Montag, das Wochenende war weg. Ich hab vergessen, schon ist es wieder Dienstag. Stimmt, da war ja was, jetzt lass mich bloß nicht stressen. Und schon ist es wieder Mittwoch, langsam geht's mir besser als jemals zuvor. Ich fühl mich wie neugeboren. Doch morgen ist Chemiefabrik, da geht es wieder mit Paar hin. Vielleicht bleib ich hier, um mit ihnen zu trinken. Okay, abgemacht, Kumpel hat frei, andere konnten bei der Straße Mucke Einnahmen verzeichnen. Denn keiner guckt auf die Zeit, es geht einfach los. Erstmal 2:30 am Netto noch ein Bier holen. Wir kommen reichlich später, die Schlange steht bis zum Nebeneingang. Mischer Freestyle seine Lines und es bilden sich passanten Trauben. Irgendwann sind wir drin, kaum zu fassen, weiter saufen. Dann ist Freitag für nun endlich Zeit loszumachen in Freiberg. Angekommenen Abstecher zu Mike, nebenbei komm ich am Photoshop vorbei. Dort steht hinter dem Schaufenster ein 3D-Porträt einer Gelaserten in ein Glasblock. Was für geile Technik, denk ich mir doch. Fahrt fort, klingel eine Weile an seine Eingangstür, doch keiner zu Hause, also geht's weiter Langenau terrorisieren. Angekommen wird erstmal resümiert, warum bin ich hier? Ach ja, Bürokratie, Bürgschaft, Zettel vergessen. so etwas passiert. Mitwohner anrufen, schick mal ein Foto oder scanne sein. Wird gemacht, dicker Schlag ein, bauen zum Feinstes ein Stein weniger. Es ist Freitag, Wochenende, was mach ich nur? Feiern, Felix schreibt. Er kommt morgen vorbei, von Dresden direkt nach Klasse Bad fahren, Ticket verschenkt. Naja, korrekt, den Tag länger, fühl mich eh noch betreckt. Aber nach dem ersten Bier ist dann meistens weg. Ich warte auf die Mail, warte auf ne MMS. Ich schau rein bei WhatsApp, nix kommt, genauso vergesslich wie ich. Im Endeffekt, ich hab doch noch was zu essen. Ruf nen Kumpel an, Tele mit Alex. Wir fahren ins Audi, ins Kaufland. Ich hab Bock auf nen Gin und Tonic mit Zitronen und Eis. Also Einkauf, lauf weiter ins ATI. Krautzonen einschenken, Goa Vibes, Durchboxen pressen. Im Augenwinkel steht ein weißer kleiner Keilrahmen. Ich denke an das Modell, an das, was ich jetzt in Gold bei MW3 freigespielt war. Und zeichne es im Anflug spontaner Eingebung mit Kreide und Kohle auf die Leinwand. Am Abend mit Gin Tonic und paar Kumpels, die im Hintergrund labern. Es ist mein Lifestyle 2013, yeah, ich liebe es. Es wird hell, alles sind los, ich häng das Bild auf. Schaue aus dem Fenster und denk mir, lässiger geht's fast nicht mehr. Ne größere Couch, vielleicht einen zweiten Raum zum Chillen und Tätowieren. Ja, doch mein Kopf braucht erstmal eine Auszeit. Ich mach Kontaktlinsen raus und leg mich pfeifend auf die Eckcouch. Schlafe ein, wache draußen auf. Wache auf. Draußen weht jemand Rasen. Ich suche meine Knaller. Nach 5 Stunden Schlaf flippe fast aus. Die haben wir letztens verblasen mit Dosen von einem Feuerzeug, Gas und Haarspray. War geiler Feuerball, den ich mir gerade ausmal, wie er den Rasenmäher ausbeult und das Messer davon fliegt und nur noch Rauch versenkte Stiefel im Gras liegen. Come on here. Ja, was soll's? Nee. Aufstehen, Kaffee machen, MC Hammer, you can Dutch. Tiss im iPod, Felix kommt rum, wahrscheinlich mit Josie, ihrer komischen Freundin. Ich ess was Normales und schau wie ein Glowfing in Las Vegas. Zum 30. Mal immer noch geil, Fledermausland, mach die Kontaktlinsen rein. Lese nebenbei nen Artikel über Eve Online, ja, muss ja echt teuer sein. Na gut, 13 Uhr Zeit zum Rausgehen. Kenny schreibt Bock auf Bochwerkteich. Ich schreibe, ja klar, bin gleich da, mit nem Badetuch zur Sule zu latschen. Dort liegen 15 Mann braun gebrannt mit Gianni-Flaschen in der Hitze glühend wie ne Grillasche auf ne Luftmatratze auf ner Liegewiese und im flachen Wasser. Da steht ein Eisfach mit nem halbleeren Bierkasten. Die Mädels schauen gut aus, tätowiert und schlank. Die Kerle bauen und dampfen, der Nachmittag bricht an. Der Handyempfang bricht ab, ein Gewitter zieht langsam heran. Alle sammeln ihre 7 Sachen, verdampfen in verschiedenste Himmelsrichtungen wie ein Ameisenhaufen, wenn ein Kind reinstampft. Die ersten dicken Tropfen fallen auf den Weg zurück, diesmal im Auto ins Atelier zusammen mit den anderen abzuwarten, was heute noch so passiert. Gegen 7 schneit Felix rein, total euphorisiert, hat ne Mucke im Gepäck geknallt mit nem Kasten Bier und mein Bruder mit Josie. Und wir machen eins auf und Prost, hier gegen 9 kommt die Mail und ich erledige das verträumt. Es ist Samstag, das Wetter lädt zum Grillen und Gewitter vorbei. Wir fahren in den Rewe und kaufen Utensilien ein. Sternenklare Nacht, wir stehen am Feuer und löschen mit ner Hülse ab. Es duftet charakteristisch und sehr schmackhaft. Reden übers Fischen und die Woche war. Erinnerungslücken werden aufgearbeitet von Donnerstag. Gut, wenn man Freunde hat und es wird so langsam Sonntag. Und es geht wieder nach Dresden, allen Zettelkram erledigt. Unterschrift und Bürgschaft, Kopri vom Perso. Und wieder geht es in Tigra nach Dresden in die Wohnung. Es wird Monday, Free Thread lädt ein zu Party. Freestyled an dem Haus zur Straße mit Masai und den anderen Partygästen. Wo ein Studio entsteht, am Feuer lächeln kommt mir einer entgegen, hey was geht denn, reden übers kommende Wochenende, das wird Bombe, auf jeden Keule, so geht's los, Blues ausleihen, nur Strom erholen, Treffpunkte 1 ist scheiße, Location zu geil, aber zu viele Heinis, Location 2 wird feinstes Update auf Facebook, Biermarken zum Treffpunkt, Dufter legt Hindernisse mit ner Akt und als Zest im Headset, Krümel hilft mit wie ein Biber. Der Stamm ist dicker als ein Kiefer, doch häckselt es, als hätte er ne Hockeymaske. Paul und ich räumen den Transporter aus und blockieren den Achsen des Stemmenden und Schrober zur Seite. Verlegen Kabel und Verteilerdosen mit weiteren eintreffenden Bros. Stellen Boxen auf und stellen Feuerholz zur Seite. Die Location ist Pro, unsere Stimmung ist kamelos, so. Yeah, kamelos, so und Prost. Yo. ein kurzes Prost in die Hängematte. Da kommt Ernstl und die Paderborner ins Schall zum Sendemasse. Wir feiern wie eine Riesenparty, ihr Tonne, die der DJ legt auf Live-Musik mit Schlagzeug und Band. Wir feiern extrem, Geburtstag 2013, Massenleute feiern, schreien Feuershow und Freibier. Alle will tanzen und kreischen, die Mädels und die Jungs. Wir machen uns den unvergesslichen Abend, bis der Morgen graut und die Sonne erscheint. Die meisten noch tanzen mit Harzarmbanzen, Wasser trinken, abmatten oder alles zusammenpacken. Neue Woche am Starten, erstmal mit einer Freundin treffen, die auch in Dresden lebt, ihre Schule macht und mit mir auf den Abbruch haut, klettert, wir sitzen zum Sonnenuntergang mit Blick über die Stadt und erzählen uns von Erlebnissen und Bekanntschaften, von Perspektiven und lustigen Klatsch und Tratsch, wenn man sich kennt und gern hat. Bis spät sind die Nachterlebnisse. Ich mach mich auf den Heimweg vorbei an Ruinen und Streetarts, vorbei an Visionen, über eine Brücke, deren Geländer ein Schloss für jedes Paar hat. Verliebt und in dieser schnellen Zeit, Meister vorbei, doch wenn man den Schlüssel wegschmeißt. Du weißt, ich mein, ich geh ins Detail. Die Paderborner sind noch ne Weile da. Gehen schwimmen im Hochwasser, spielen Akkordeon am Asieck. Stadtrundfahrt nach durch Dresden, ne, irgendwie geht Sektor auf MDMA oder Pep Clash. Johnny Depp, 50 Jahre, 50 Philipp, Famer, Fader, Mausland, Bitchy. Es wird wieder ein Sonntag und ich hab es irgendwie geschafft, den Brief wegzuschicken. Hoffentlich kommt er auch an. Naja. Ich bin gespannt. Es wird Montag. Ich denk mir schon Tag, bestes Wetter zum Sonnentanken. Ich pflanz mich Hängematte, wie ein Sofa auf nen Baum. Hinter mir hängt frisch gewaschene Wäsche. Ich stell die Espresso-Maschine auf den Gaskocher und zünde das Feuer mit nem Schnipsen an. Warte am Notebook, dass das WLAN reicht, bis hier runter und arbeite an Musik, Projekten, trink Kaffee mit Milding. Mittagsbrisen, es riecht nach Basilikum und frischem Sex. Irgendwo im Keller ist ein Whirlpool versteckt. Ich spiele mit dem Gedanken, hier ein Tattoo-Raum auszubauen. Doch da ich noch nicht mal nen Mietvertrag habe, bin ich verlagert auf den Ablauf etwas nach hinten. Die Woche besteht aus Aufstehen, Kaffee und Training, rausgehen und lernen, Texten, braun werden, essen und schlafen, aufstehen und was starten, den Tag, den Sinn zu verpassen, etwas mitnehmen im langen Gesicht. Es entsteht Doping, es wird Donnerstag so entspannt auf mich. Reicht doch schön, ich werde dieses Wochenende eine befreundete Band spielen und written. Wir beuteten ab, es geht die vier Busplane gespannt. Lager im Sumpf, Handy grillen, feiße Festivalstimmung. Geht es los, ab jetzt wird's methodisch. Jim Beam zum Start, Dosenbier an Mars. Lagerpunk wird Müllkippe aus Grillabfall, Kippen stummeln und meine Martens Halbschuhe im Schlamm zu versunken. Sven mit Krücken und nach nem WA die Dresdner erstmal bei mir eingebunkert. Mit Lisa Piercing gestochen, mich an Tracks recorded. Und ich finde immer noch überall Glitter und Konfetti. Selbst Krümel hatte was an der Rosette. Oh Fetti, ich frag mich erst, hat er es im Futter gefressen? Oder ist es einfach überall nach diesen Exzessen? Mama sagte, mach was draußen, ne? Wir stellen uns im Beamer raus und schauen Trash-Filme an, der Hauswand projiziert, bis die Alte kam und uns mit ihrer Dummheit konfrontiert. Das Gras wird eingedrückt, sagt sie, ja, fast so gut wie die Käfer könnten nicht mehr fliegen, wenn ihr feuert. Ach, das klingt bescheuert gerade, aber egal, ich mach jetzt trotzdem weiter, nimm nochmal anfangen. Man kann's auch überspitzen, ne? Und wenn alle das täten, was ich mir könnte, ne, dann käme ich nicht mehr zum Sitzen, ne? Ja. Ja, wir schämen uns ein bisschen, ach fick dich. Al Gore verschnitt ein paar Tage später, war heu am Start, Tattoo-Entwürfe zeichnen und nach 1-2-liger Auswahl auf den Rücken projiziert. Ja, und das war's erstmal für diesen Scheißer hier. Ihr müsst euch das echt nicht geben, das ist ein Ding für mich so, zum Training, zu probieren. Ihr könnt es euch gerne anhören, wenn ihr so viel Zeit habt, so viel Langeweile, aber naja, wer sich gibt, dann viel Spaß damit. 2013 Dresden war echt eine geile Zeit, immer wieder gerne, hey. Die Leute waren krass, wir haben geil gelebt und wir haben nur gefeiert. Es ging gar nicht, ey. Verdammt. Leute, die ihr mal damals mit mir zusammen gewohnt habt, so, ihr wisst, wie es gewesen ist. Wir waren 12, 13 Leute, haben nur die Sau rausgelassen und verdammt nochmal, das war so eine geile Zeit. Ich kann das gar nicht alles beschreiben in dem Text. Ich hab das versucht jetzt hier ein bisschen für euch, für uns halt alle zusammen so und für mich ein bisschen. Es war schon grenzwertig geil. Jo, Toxic Paradise 2013. Yo, your plan, your master plan. Alright, so the new international word for cheers is cameloso, spelled K-A-M-E-L-O-S-O. Cameloso. And this is shitty fucking important because we fucking need an international word for balls, cheers, salute, school, santé, kempai, every fucking word you need. Alright, cameloso to you guys. I actually stopped that one. Marcel, so now you're recording again. Oh, what? Rap ist immer Rap, egal was du für Musik drunter hast. Die Atzen machen auch Rap, obwohl die auf Techno rappen, so. Die machen, also die... Ja, aber die Atzen sind genauso Rap wie, wie RAG oder wie Torch oder was weiß ich Rap ist. So, das ist jedes Mal Rap, auch wenn die Musik natürlich komplett anders ist. Aber die, also Rap beschreibt ja keine Musikrichtung, sondern eine Art, wie man einen Text vorträgt. Das ist ja das Entscheidende bei Hip-Hop-Musik. So. Und das ist, Hip-Hop ist einfach, man, musikalisch bedeutet Hip-Hop, ich klaue mir alles zusammen, was es gibt, so, und mach was Neues draus. So. Oder ich rap auf das, worauf ich Bock habe. So. Ich finde auch diesen Begriff Crossover total bescheuert. Oder New Metal oder sowas auch. Für mich ist auch... Limp Bizkit ist für mich auch Rap. So. Auch wenn die mit E-Gitarren und mit Drums...